Kundgabe 5576. Empfangen durch Bertha Dodda am 13.01.1953. Beweise für Verbindungen zum geistigen Reich. Nichts ist zurzeit für die Menschen wichtiger, als dass ihnen die Wahrheit zugeleitet wird, die sie dringend benötigen. Und es ist darum auch zugelassen, dass sich geistige Kräfte durch Menschenmund äußern, um den Menschen vorerst einen Beweis zu geben, dass eine Verbindung von dem geistigen Reich zur Erde möglich ist. Dann erst stehen sie auch göttlichen Offenbarungen glaubensbereit gegenüber. Und sie prüfen selbst, je nach ihrem Wahrheitsverlangen. Es gibt eine Verbindung vom geistigen Reich zur Erde. Und dieses Wissen spornt an zum Sammeln von Erkenntnissen, vorerst rein verstandesmäßig. Doch immer besteht eine Möglichkeit, auf einem gewonnenen Wissen aufzubauen und dadurch zur Wahrheit, zur rechten Erkenntnis zu kommen. Die geistige Blindheit der Menschen ist die größte Gefahr. Das Zuleiten der Wahrheit daher ein dringendes Bedürfnis. Wenngleich dann erst der Wille des Menschen sich positiv einstellen muss, um einen Vorteil für die Seele zu erreichen. Dem willigen, wahrheitsverlangenden Menschen kann wohl die Wahrheit direkt zugeführt werden. Doch ohne die geringste Erkenntnis verlangt der Mensch nicht nähere Aufklärung. Es muss ihm ein Gebiet vorerst bewiesen werden, ehe er dieses Gebiet zu betreten sucht. Und dieser Beweis kann jedem Menschen geliefert werden. Und es erklären sich stets geistige Kräfte bereit, einzuwirken auf jene, auch mitunter in Erscheinung zu treten, um nur die Menschen zum Glauben zu bewegen an ein Reich, das außerhalb der Erde besteht und das auch sie einst aufnehmen wird nach dem Ablegen des irdischen Leibes. Dieser Glaube erst wird ihren Gedanken eine andere Richtung geben und ein Streben nach geistiger Vollendung nach sich ziehen. Und darum ist das Lichtreich mit seinen Bewohnern erst den Menschen glaubhaft zu machen, bevor sie es anstreben. Das lassen sich die Lichtwesen ganz besonders angelegen sein in der letzten Zeit vor dem Ende. So nur sind die vielen Erscheinungen ungewöhnlicher Art zu erklären, die immer häufiger auftreten werden und die alle nur bezwecken sollen, den Boden des Glaubens zu festigen an ein jenseitiges Reich, auf das dann auch allen Äußerungen, allen Offenbarungen mehr Beachtung geschenkt werde, dass eine Zuleitung der reinen Wahrheit von oben möglich ist, damit den Menschen der Weg gezeigt werde, der in dieses geistige Reich führt. Denn was von Seiten der Menschen darüber gesagt wird, hat längst seine Überzeugungskraft verloren. Es muss von oben die Wahrheit kommen, damit sie auch als Wahrheit erkannt und angenommen wird. Amen.